Wiegenlied väterlicherseits. Schlaf ein, mein Kind, schlaf ein, mein Kind. Man hält uns für Verwandte, doch ob wir es auch wirklich sind, ich weiß es nicht. Schlaf ein, mein Kind, Mama ist bei der Tante. Schlaf ein, mein Kind, sei still, schlaf ein. Man kann nichts Klügeres machen. Ich bin so groß, du bist so klein. Wer schlafen kann, darf glücklich sein. Wer schlafen darf, kann lachen. Nachts liegt man neben einer Frau, die sagt, lass mich in Ruhe. Sie liebt mich nicht, sie ist so schlau. Sie hext mir meine Haare grau. Wer weiß, was ich noch tue. Schlaf ein, mein Kind, mein Kindchen, schlaf. Du hast nichts zu versäumen. Man träumt vielleicht, man wäre ein Graf. Man träumt vielleicht, die Frau wäre brav. Es ist so schön zu träumen. Man schuftet, liebt und lebt und frisst und kann sich nicht erklären, wozu das alles nötig ist. Sie sagt, dass du mir ähnlich bist, mag sich zum Teufel scheren. Der hat es gut, den man nicht weckt. Wer tot ist, schläft am längsten. Wer weiß, wo deine Mutter steckt? Sei ruhig, hab ich dich erschreckt? Ich wollte dich nicht ängsten. Vergiss den Mond, schlaf ein, mein Kind, und lass die Sterne scheinen. Vergiss auch mich, vergiss den Wind. Nun gute Nacht, schlaf ein, mein Kind, und bitte lass das Weinen. Noch nie hat die Frau so wenig und der Mann so viel Kindersinn gehabt wie heute.